Lektion 6. Text 6. Zeit für das Heute-Journal. Recht schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei Ihrem ZDF-Programm, das wie immer mit der Heute-Sendung um 19 Uhr beginnt. Um 19.30 Uhr dann die Reportage. 40 Millionen Mark kostet eine Phantom und 2000 Bewerber melden sich jedes Jahr als Flugschüler, aber nur eine Handvoll besteht die nervenzermürbenden Tests. Der Beitrag von Hartmut Schön gibt einen Einblick in die Jetpilotenausbildung bei der Luftwaffe. Phantomfieber, die Reportage um 19.30 Uhr. Wenn man den Titel hört, müsste man eigentlich entsetzt sein. Wie tötet man eine Dame? Was sich dahinter verbirgt? Ein actiongeladener Krimi, nachher um 20.15 Uhr, übrigens mit einer Top-Besetzung. Stuart Granger, Karin Dohr, Kurt Jürgens und Klaus Kinski spielen die Hauptrollen in diesem spannenden Thriller. 21.45 Uhr, die Zeit für das Heute-Journal. Ruprecht Eser moderiert. Verehrte Zuschauer, in unserer Reihe »Das kleine Fernsehspiel« sehen Sie heute den Beitrag »Timecode«. 7 Fernsehanstalten haben in Koproduktion ein neues Videokunstmagazin gestartet. Videokünstler aus 7 Ländern haben Beiträge geschaffen, die sozusagen sprachlos sind, also mit Bildern und Musik auskommen. Timecode um 22.10 Uhr. In der ZDF-Reihe Zeugen des Jahrhunderts sind um 23.05 Uhr Sir Georg Scholti und Friedrich Müller im Gespräch. Am 21. Oktober wurde der große Dirigent 75 Jahre alt, aber von Ruhestand ist noch keine Rede. Scholti spricht über Stationen seiner außergewöhnlichen Karriere und über seine Zukunftspläne. Um 0.05 Uhr beschließen wir das Programm mit letzten Meldungen der Heute-Redaktion.